Casey, Rebel, Robot 45, Yoshi, gib mir den Beat. Rebel, ich bleibe die Eins und unantastbar, weil ich bis zum heutigen Tag Leistung gebracht hab. Der Letzte, der sich oben fest beißt und verankert, das Schlafzimmer deiner Ma bleibt unterwandert. Der Tag meines Release-Dates ist Zeitpunkt des Anschlags, weil ich in die Rap-Community einen Einbruch geplant hab. Rap ist krank, ich bring die Heilung wie Magier. Du bist nach dem Beinbruch und Streifschuss gebrannt, Mark. Du willst Rache, weil ich deiner scheiß Mutter Schwanz gab. Ist wie eine Väter auf Beerdigungen, kein Grund zum Anlass. Wein rum, doch für dich ist die Zeit rum, du Bastard. Zeig mir einen, der so ein Hype nur mit nem Album geschafft hat. Rebel, ich drücke aufs Gas so wie Vettel. Mach deine Welle bitte nicht in meinem Viertel. Ich häng auf der Straße mit OGs ab. Du siehst, wie jeder einzelne von ihnen Profit macht. Ich zieh das Flex rein, bin drauf. Mein Drecksteil ist taub. Die sexgeile